dein Engel Maria. Abends in Santa Lucia, hör auf mein Lied, wie das Glück uns entflieht. Schenk mir dein Lächeln, Maria. Strahlendes Licht, du bist der Reiz der Ferne, du bist wie ein Gedicht, du bist der Glanz der Sterne, du bist Sonne und Wind, du kannst das Glück mir geben, wenn du lächelst, beginnt für mich ein neues Leben. Abends in Santa Lucia, kennst du den Traum einer südlichen Nacht, die uns die Welt zum Paradiese macht? Ja, schenk mir dein Lächeln, Maria. Abends in Santa Lucia, hör auf mein Lied, die das Glück uns entflieht. Schenk mir dein Lächeln, Maria. Schenk mir dein Lächeln, Maria.